Good morning, guys. Guten Morgen, Leute. I'm here to keep my promise. Ich bin hier, um ein Versprechen zu erfüllen. I said tomorrow I will tell you more. Ich sagte, morgen werde ich dir mehr erzählen. Do you know, many years ago the Lord suddenly made it clear to me. Vor vielen Jahren hat mir der Herr plötzlich klar gemacht, that there's a huge difference between prominence and significance. Dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen Prominenz und Bedeutung. Significance also has to do with value. Bedeutung hat auch mit Wert zu tun. That you have an importance. Dass du wichtig bist. So if you don't have any importance in your life, you don't have any significance. Wenn du im Leben nicht wichtig bist, dann hast du auch keine Bedeutung. We all wanna be significant. It's built inside of us. Wir möchten alle wichtig sein. Das ist in uns drin. Here is the big problem. Hier ist das große Problem. The world as well as the church. Sowohl die Welt als auch die Gemeinde has taught us that prominence equals significance. Haben uns gelehrt, Prominenz ist das gleiche wie Bedeutung. Look, I'm going to give an example from the church first. Ich gebe dir zuerst ein Beispiel aus der Gemeinde. The guy who stands up on stage in front of thousands of people with a microphone, he has prominence. Der Kerl, der vor tausenden von Menschen mit einem Mikrofon auf der Bühne steht, ist prominent. Everybody sees him. Jeder sieht ihn. He's the Brad Pitt gospel. Er ist der Brad Pitt Evangelist. You know, so he's this guy who's very prominent. Er ist also dieser Kerl, der sehr prominent ist. But we've made the mistake that we think that that's significant. Wir haben aber den Fehler gemacht, dass wir glauben, dass dies Bedeutung ist. Of course not. Aber natürlich nicht. Who is significant? Wer ist wichtig? God. Before God. Vor Gott. Every single human being. Jeder einzelne Mensch. In the church, every member of the body has significance, even the least, one that we don't think is important. In der Gemeinde hat jedes einzelne Glied des Leibes eine Bedeutung, sogar das kleinste, von dem wir glauben, dass es nicht wichtig ist. You see, the Bible is so clear that God gives special honor to the weakest members. Die Bibel ist so klar, dass Gott den schwächsten Gliedern besondere Ehre verleiht. Oh, that we could only learn that prominence has nothing to do with significance. Oh, wenn wir nur lernen könnten, dass Prominenz nichts mit Bedeutung zu tun hat. Now I'm going to give you an example from the world. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel aus der Welt. The one who has got 2 million followers on Instagram is very, very prominent. Jemand, der 2 Millionen Follower auf Instagram hat, ist sehr, sehr prominent. But that doesn't mean that you're significant. Aber das heißt nicht, dass du wichtig bist. There are people who've got millions of followers who don't do anything but spread garbage. Es gibt Menschen, die Millionen von Follower haben und nichts als Müll verbreiten. Their life is in a mess. Ihr Leben ist ein Chaos. You know, it's funny that how many people who like are from the Hollywood and from this kind of from the show business. Es ist komisch, wie viele Leute, zum Beispiel Menschen aus Hollywood oder vom Showgeschäft, they are so desperate to become prominent. So verzweifelt sind, prominent zu werden. Because in reality their heart is looking for significance, which is value. Obwohl sich ihr Herz in Wahrheit nach Bedeutung sehnt, was Wert bedeutet. Finally, if received prominence, they just find out, oops, that's not really what I want. Und wenn sie dann einmal prominent sind, finden sie heraus, ups, das ist nicht wirklich das, was ich wollte. First they want everybody to take notice of them and then when everybody takes a photo of them, they get mad. Zuerst wollen sie, dass jeder sie beachtet und dann, wenn jeder ein Foto von ihnen macht, werden sie sauer. Because they realize that's not significant, which I thought I was getting when I'm prominent. Weil sie realisieren, dass das nicht Bedeutung ist, was sie glaubten zu bekommen, sobald sie prominent sein würden. Look what Jesus told us in Matthew chapter 23, verse 11. Schau, was Jesus uns sagte in Matthäus Kapitel 23, Vers 11. But he who is the greatest among you, he shall be your servant. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Isn't it incredible? Ist das nicht unglaublich? We think the one who has most prominence is also the most significant. Wir glauben, dass der Prominenteste auch der Wichtigste ist. We have been taught by the world that the one who is the greatest among you shall be served by everybody. Wir haben von der Welt gelernt, dass der Größte unter uns von jedem bedient werden soll. But Jesus tells us the exact opposite. Aber Jesus sagt uns das genaue Gegenteil. So he's showing us people in the kingdom, it's not like it is in this world. Er zeigt uns, Leute in diesem Königreich ist es nicht wie in dieser Welt. Every person has this incredible value from me. Jeder einzelne hat so unglaublichen Wert von mir. Never, never, never try to get your value from what you have achieved. Versuche nie, nie, nie deinen Wert daraus zu nehmen, was du erreicht hast. I've seen this in the church and in the world many times. Ich habe habe das in der Gemeinde und in der Welt oft gesehen. So people try to get their great feelings of any value from how many things they've done. Menschen versuchen ein großartiges Gefühl des Wertvollseins zu bekommen durch Dinge, die sie getan haben. So what happens? Was geschieht also? In the church they all get burned out, they get depressed, they get frustrated, they get angry and bitter. In der Gemeinde brennen sie vollkommen aus. Sie werden deprimiert, frustriert, zornig und bitter. You have no idea with how many pastors I said that don't like people. Du kannst dir nicht vorstellen, mit wie vielen Pastoren ich zusammengesessen bin, die Menschen nicht mögen. Daniel is smiling, but it's the truth. Daniel lacht, aber das ist die Wahrheit. They are frustrated. They don't want to see one more person. Sie sind frustriert und wollen keine einzige Person mehr sehen. But when the person comes, you put on a smile and pretend like they're happy, which in reality they are not. Aber wenn dann eine Person kommt, legen sie ein Lächeln auf und geben vor, glücklich zu sein, was sie aber nicht sind. Because what they do in the ministry has nothing to do with what God has called them to do. Weil das, was sie im Dienst tun, nichts mit dem zu tun hat, wofür Gott sie berufen hat. It has to do with trying to get value through what they do. Es hat zu tun mit dem Versuch, Wert zu bekommen durch das, was sie tun. And this is a very dangerous place to be in. Und das ist ein sehr gefährlicher Bereich. I've learned this when I was very, very young, and I'll tell you about this. Ich habe das gelernt, als ich sehr, sehr jung war, und ich werde es dir morgen erzählen. See you guys tomorrow. Sehe euch morgen.